Eine neue Art von Eigentum. Es gab also plötzlich arme und reiche Menschen. Und Armut und Reichtum konnten verschiedene Ursachen haben. Im alten Ägypten war der reichste Mensch natürlich der Pharao. Er besaß mehr Felder als alle anderen, ohne dass er auch nur einen Finger krümmen musste, um sie zu bewirtschaften. Er drückte die Arbeit einfach seinen Untertanen aufs Auge. Alle Ägypter hatten Steuern zu zahlen. Sie mussten dem Pharao also einen Teil dessen abgeben, was sie auf ihren Feldern ernteten. Im Gegenzug versprach der Pharao, sie vor Flutkatastrophen, Hungersnöten und Feinden zu schützen. Aber was, wenn ein Bauer seine Steuern nicht zahlte? Dann ärgerte sich der Pharao so sehr, dass er seine Soldaten in das Dorf des Mannes schickte. Und sie kamen ganz sicher nicht, um dem armen Kerl in seiner Not zu helfen. Sie klopften mit den Speeren an seine Tür und brüllten: »Du hast deine Steuern nicht gezahlt! Entweder du zahlst jetzt oder...« Wenn der Bauer seine Schulden dann nicht augenblicklich begleichen konnte, nahmen die Soldaten seine Kühe und Enten und alles an Getreide mit, was sie finden konnten. Waren die Schulden jedoch so groß, dass der beschlagnahmte Haufen nicht reichte, konnte es passieren, dass die Soldaten den Bauern und seine Familie als Sklaven mitnahmen. Sklaven sind Menschen und zugleich sind sie Eigentum. Die Sklaverei gehört zu den schlimmsten Dingen, die jemals erfunden wurden. Die Vorstellung, dass ein Mensch einem anderen Menschen gehören kann, ist einfach schrecklich. Aber für die Bauern im alten Ägypten war das völlig normal. Wenn Menschen Tiere und Pflanzen besitzen konnten, dann konnten sie genauso gut auch andere Menschen besitzen. Das glaubten sie. In alten Königreichen wie dem der ägyptischen Pharaonen gab es viele Sklaven. Einige waren Bauern, die ihre Schulden nicht bezahlen konnten, andere waren Kriegsgefangene. Und auch Kinder sehr armer Eltern waren dabei. Wenn die Eltern es nicht schafften, die ganze große Familie durchzufüttern, dann blieb ihnen oft nichts anderes übrig, als eines ihrer Kinder in die Sklaverei zu verkaufen und von dem Geld die übrigen Kinder zu ernähren. Sklaven hatten ein extrem hartes Leben. Könntest du dich mit Sklaven aus der damaligen Zeit unterhalten, würdest du absolute Horrorgeschichten zu hören bekommen. »Meine Bedürfnisse interessieren niemanden. Sie zählen einfach nicht«, würde vielleicht ein Sklave sagen. Manchmal muss ich von morgens bis abends schuften, ohne die kleinste Pause, ohne dass ich etwas zu essen bekomme. Für jeden Schritt, den ich tue, muss ich meinen Herrn um Erlaubnis bitten. Er entscheidet, welche Kleidung ich trage und wie meine Haare geschnitten werden. Und wenn ich nicht sofort gehorche, peitscht er mich aus. »Dann hast du ja noch Glück«, erwidert ein anderer. »Mein Herr peitscht mich immer aus, selbst wenn ich gehorche und alle Aufträge sofort erledige. Es scheint ihm Spaß zu machen. Einmal hat er sogar einen von uns getötet, habe ich gehört. Einfach so. Aber weil mein Herr ein hoher Verwaltungsbeamter ist, wagt niemand, sich mit ihm anzulegen. Schon gar nicht wegen eines getöteten Sklaven.« »Mich deprimiert, dass wir keine Zukunft haben«, sagt ein sehr junger Sklave. »Ich bin erst 12, aber ich glaube nicht, dass ich jemals frei leben kann. Ich hoffe, dass ich wenigstens irgendwann verheiratet werde und Kinder haben darf. Aber auch das geht natürlich nur mit Zustimmung meines Herrn.« »Und selbst wenn er die gibt, deine Kinder werden trotzdem Sklaven sein«, wendet eine Sklavin mit schlohweißem Haar ein. »Meine Freundin hatte einen Sohn. Und weißt du, was ihr Herr getan hat? Als der Sohn 10 war, hat er ihn an einen Händler aus einer weit entfernten Stadt verkauft. Meine Freundin hat ihr eigenes Kind nie wiedergesehen. Das ist jetzt 3 Jahre her, und sie weint noch immer, jede Nacht.« Sklave wollte wirklich niemand sein. Wenn du deine Steuern nicht zahlen konntest, vielleicht weil Heuschrecken deinen Weizen aufgefressen hatten, lebtest du in ständiger Angst, dass die Soldaten des Pharaos bei dir anklopfen und dich versklaven könnten. Sobald du dich abends schlafen legtest, hattest du Albträume. Und zwar nicht von Krokodilen oder Skorpionen, sondern von Steuern. Nur, woher wusste der Pharao, ob du deine Steuern schon gezahlt hattest oder noch nicht? Immerhin lebten ungefähr 1 Million Untertanen in seinem Reich. Wie konnte sich der Pharao merken, welcher von denen noch eine Rechnung offen hatte? Und wenn die Soldaten ins Dorf eines Bauern kamen, um seine Schulden einzutreiben, woher sollten sie wissen, welche der vielen herumlaufenden Kühe und Kinder ihm gehörten? Und welche Getreidesäcke? Woher wussten die Soldaten, wer was besaß und wer was schuldete?